Hallo Leute, Freitagnacht, alle sind da, das ist schön, so muss es auch sein. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir gehen gleich zur Sache, wir fangen an. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, Telefonnummer 0180-5678-111. Über meinen ersten Gesprächspartner, gleich freue ich mich sehr und ich freue mich sehr auf ihn. Vor zwei Tagen, vor zwei Nächten, hatte ich hier in der Sendung Martin. Und Martin hat seine große, große Sorge geschildert, dass seine Freundin eventuell unter den Opfern sein könnte des schweren Zugunglücks in Eschede. Seine Freundin ist in diesen Zug eingestiegen und er hat nichts mehr von ihr gehört und es gab keinen Kontakt. Gestern habe ich euch erzählt, dass alles gut ausgegangen ist. Die Freundin war in dem Zug, aber sie ist unverletzt. Sie hat wohl einen kleinen Schock, aber im Prinzip ist alles in Ordnung. Jetzt ist Martin nochmal am Telefon und ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo Martin. Ja, hallo Domian, danke. Ja. Also ich möchte mich nochmal bei euch auch allen bedanken, dass ihr mir eigentlich auch ziemlich viele seelische und moralische Unterstützung auch gegeben habt. Ja. Erzähl doch mal genau, wie das dann, also du warst zu Recht natürlich und sehr nachvollziehbar vorgestern Nacht sehr, sehr fertig mit den Nerven und völlig verunsichert. Wie hat sich das dann alles weiterentwickelt? Also ich möchte auch erstmal sagen, dass meine Freundin leider nicht hier ist, also nicht neben mir sitzen kann, weil sie muss erstmal auch den Schock verarbeiten, wie ist es bei ihren Eltern. Also daher schöne Grüße noch an ihr und auch an den Eltern, die jetzt auch zuschauen. Aha. Wie heißt die Freundin? Tina. Tina, ja. Hallo Tina. Schön, dass du zugucken kannst, wirklich. Ja, ich habe dir das noch sagen können und dann, sie hat auch gesagt, ja, die macht das so. Also sie hatte mir auch gesagt, was ich erzählen soll. Weil es gab auch ziemlich viele Sachen, die ich eigentlich nicht erzählen sollte, weil das war auch wirklich, wie gesagt, die steht theoretisch unter Schock, noch teilweise. Sag doch erstmal, wie du dann die Nachricht bekommen hast vorgestern, dass alles in Ordnung ist. Also ich hatte einen Anruf von ihr persönlich bekommen. Wann in der Nacht? Nach unserem Telefonat noch? Nein, nicht in der Nacht, das war ein Tag später. Mhm. Das heißt also, du hast die ganzen Nachtstunden schon gezittert? Ich saß die ganze Nacht, saß ich am Fernseher und habe irgendwie auf welche Bilder drauf geachtet und geguckt, ob sie vielleicht da irgendwo bei ist oder ob ich irgendwelche Sachen erkenne oder so. Mhm. Also ich war wirklich nervig fertig an dem Tag. Also ich hatte auch die ganze Nacht nicht schlafen können. Und dann gegen 14 Uhr den nächsten Tag bekomme ich dann halt Anruf. Erst um 14 Uhr, ja. Das war dann so ein Pastor, der war dann an der Angel, also an der Strippe. Ich bin voll happy auch in der Antwort. Ja, und dann war da so ein Pastor und der hatte mir gesagt, ja, kennen Sie alle Tina? Ja. Und den Nachnamen möchte ich jetzt nicht erwähnen. Natürlich nicht, ja. Und ich so, ja, das ist meine Freundin. Ja, und dann war ich überglücklich, dann fing ich auch schon sofort an zu weinen. Ja, und sie hat dann gesagt, also der Pastor hat dann erzählt, dass sie auf dem Weg nach Hannover ist. Mein Gott, wie toll. Ja. Mein Gott, wie toll. Obwohl in dem ersten Moment, wenn da ein Pastor am Telefon ist. Ja, ist man natürlich erschrocken. Natürlich, mit allem. Und, aber da, als er das, er ist sofort auf den Punkt gekommen. Er hat sofort den Namen gesagt, kennen Sie alle Tina und so. Ja. Und das habe ich damit bejaht. Und, hatte denn deine Freundin das veranlasst, dass dieser Pastor sich dann auch bei dir melden sollte? Ja, hinterher, also nachdem der Pastor ja dann, der hatte gesagt, möchtest du jetzt mit deiner Freundin sprechen? Ich so, ja, auf jeden Fall. Und dann waren die ersten Worte, sie fing auch an zu weinen, ich fing auch an zu weinen, weil sie auch wirklich nervlich fertig war. Ist deine Freundin völlig unverletzt? Ja, völlig nicht, sie hat leichte Blessuren, weil sie saß nämlich hinten im letzten Waggon. Und ich weiß nicht, man hat in den Bildern gesehen, dass eigentlich der ziemlich letzte Waggon auch eigentlich ziemlich nah an der Brücke ran war. Und sie saß aber nicht direkt in der Mitte, auch nicht ganz am hinten, sondern so ein bisschen dort, wo die Achse ist. Und das war natürlich nicht so schlimm, wie halt, wenn man jetzt Waggons vorher gesessen hätte. Aber es sind ganz leichte Verletzungen, sodass sie gar nicht im Krankenhaus bleiben musste. Also sie war im Krankenhaus und klar war sie im Krankenhaus, aber nur zur Untersuchung. Sie hat auch leichte Blessuren am Kopf und auch an den Armen. Martin, hat deine Freundin dir schon erzählt, oder wie hat deine Freundin dir erzählt, wie sie dieses Unglück miterlebt hat und wie sie es empfunden hat? Es war schwer, aus ihr einiges rauszubekommen, weil, wie gesagt, wenn man unter dem Zockzustand ist, dann ist es schon ziemlich schwer, glaube ich. Also ich weiß nicht, also ich war auch ziemlich fertig. Sie hatte mir auf jeden Fall erzählt, dass sie einen Rattern verspürt hatte, dass das irgendwie also nicht ein anderes Fahren ist, wie als wenn man sonst mit ihnen das City-Express fährt, sondern dass wirklich weit, sag ich mal, eine Minute, zwei Minuten vor dem eigentlichen Unglück wirklich so ein enormes Rattern war. Und dass dann ein Hin- und Hergewackelt, da fielen dann schon die Gepäckstücke runter und dann irgendwann hast du erzählt, wie so ein Blackout, ist dann auf einmal alles dunkel gewesen im Zug, da ging also im Grunde genommen gar nichts mehr, da sind auch diese ganzen Lichter irgendwie ausgegangen und dann war es auch schon zu spät, dann hat man halt wirklich nur noch Geschreie gehört, dann hat sie mir erzählt, dass da noch Leute, so eine alte, ältere Dame ist dann noch irgendwie, die lief im Gang, die ist auf einmal den ganzen Gang nach vorne durchgeknallt und es war für sie, sie hatte auch dementsprechend, glaube ich, auch Glück gehabt, dass sie mit dem Rücken zur Fahrtrichtung saß. Mhm. Also sie saß also mit dem Rücken Richtung der Anzugs, der vorderen Lok. Hat sie alles ganz bewusst mitbekommen oder war sie auch für Sekunden oder Minuten bewusstlos? Also sie hat mir das jetzt so erzählen können und ich schätze mal wohl, dass sie auch für Bruchteile der Sekunde bewusstlos war oder einfach nur benebelt gewesen ist im Grunde genommen. Weil nämlich, sie kann sich dann erst wieder erinnern, als das nämlich erst zum Stillstehen dort gekommen ist. Wie lange war sie dann eingeschlossen in dem Waggon? In dem Waggon, da hat sie aber auch gesagt, das war relativ gut gewesen, dass das ziemlich schnell ging. Vor allem, da waren wirklich auf einmal nach dem Crash, nachdem das der Zug sich zu der Ziehharmonika zusammengezogen hat, waren auch schon die ersten Helfer da. Mhm. Und dann hatten die Leute, die auch noch überlebt hatten in diesem Waggon, die haben dann natürlich sich gegenseitig geholfen. Ja. Und haben versucht, so schnell wie möglich auch aus dem Zug rauszukommen, weil dann hätte ja noch alles sein können, dass da irgendwelche Explosionen gibt. Natürlich, ja. Also sind sogar Leute dann alleine rausgeklettert aus diesem Waggon dann. Ja, weil etliche Scheiben auch kaputt waren und dadurch sind sie dann halt auch raus. Und deswegen auch die leichten Schnittverletzungen am Arm. Und haben denn alle Leute in diesem Abteil überlebt? Weiß deine Freundin das? Also das weiß sie nicht. Das wüsste ich auch gerne, weil ich bin auch zutiefst erschüttert. Ich habe vorhin noch ein paar Mal verfolgen können, wie viele Tote es mittlerweile jetzt schon sind. Mhm. Und zurzeit werden, glaube ich, immer noch irgendwelche gefunden. Mhm. Und also ich bin da wirklich, möchte ich den Angehörigen auch sagen, dass das echt dumm ist. Das darf ich dich auch mein Beileid aussprechen. Mhm. Das hätte auch meiner Freundin passieren können. Mhm. Und ist es aber nicht. Da habe ich wirklich Glück in Unglück gehabt. Wie ging das denn dann weiter, als deine Freundin dann geborgen wurde von den Helfern, von den Hilfskräften? Wohin wurde sie dann gebracht? Sie wurde, da war so eine Sporthalle irgendwo in der Nähe, hat sie mir erzählt. Dort wurde sie dann erstmal auf so einer Trage gelegt. Da wurden erstmal die kleinen Blessuren irgendwie bereinigt und. Und dann, nachdem sie dann halbwegs wieder zum Bewusstsein gekommen ist, wurde sie nach Hamburg transportiert. Mhm. Und von da aus, nicht nach Hamburg, Moment, das war anders. Nach Hannover wahrscheinlich. Nee, nach Celle. Nach Celle ins Krankenhaus. Und dort wurde sie nochmal gründlich untersucht und dann hat man sie aber hinterher nach Hamburg gebracht. Ja. Und dort wurde dann auch wieder zur Seite gestanden. Dann kam halt ein Pastor, der hat dann mit ihr erzählt und. Du hast ja mit ihr gesprochen und ihr wart zusammen. Ja. Hast du den Eindruck, dass das ein sehr, sehr schwerer Schock für deine Freundin ist? Ja, mit Sicherheit. Mhm. Das ist nämlich auch der Grund, schade, dass ich jetzt nicht bei ihr sein kann, wie gesagt, ist bei ihren Eltern. Mhm. Also ich müsste morgen arbeiten und das ist das Problem. Mhm. Sonst wäre ich gerne mitgefahren und hätte auch zusammen mit ihr jetzt hier gesessen, aber sie hatte mir auch von vornherein gesagt, sie möchte nicht so darüber direkt reden. Völlig verständlich und ganz klar. Ja. Lieber Martin, ich glaube, ich spreche im Namen von Tausenden, Zehntausenden von Menschen, die Anteil genommen haben an eurem Schicksal, dass ich mich sehr, sehr freue, dass so alles ausgegangen ist. Und ich möchte auch von dieser Stelle nochmal ganz herzlich die Tina grüßen. Es ist wunderbar, dass du jetzt diese Sendung sehen kannst und dass für dich alles doch dann so gut ausgegangen ist. Ja, ich bedanke mich auch nochmal echt im Namen von meiner Freundin und von mir auch bei euch, also bei eurem ganzen Redaktionsteam. Vielen Dank. Ich hatte vorhin mit jemandem noch gesprochen man hat mir gerade noch vorher angerufen, dass jemand auch Interesse an einer Zeitung hätte. Also eine Zeitung hätte auch noch Interesse an der Geschichte. Also im Grunde keine Geschichte, ist ja eine wahre Begebenheit. Ja, natürlich. Und da musste ich auch noch vorher mit Freundin drüber sprechen. Aber ja, natürlich, na klar. Ich finde das auch ganz gut, dass viele Leute auch angerufen haben und mir da auch ein bisschen Trost gespendet haben und dass auch sämtliche Faxe irgendwie angekommen sind. Martin, wie ich gehört habe. Ja, so ist das auch. Vielen Dank. Dir und euch alles, alles Gute von Herzen. Okay, danke. Tschüss, Martin. Tschüss. Tschüss. Das sind doch schöne Nachrichten. Dorothea, 31 Jahre alt. Hallo. Dorothea, ich grüße dich. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, letzten Freitag auf Samstag hat ein junger Mann bei euch angerufen. Ja. Und der hat sich beklagt, dass wir Frauen den Oralsex nicht durchziehen würden. Ja, er hat gesagt, dass er kaum Frauen findet, die das gerne machen. Also, ich mache es sehr gerne. Du machst es sehr gerne. Aber, also es bereitet mir sehr viel Freude, meinen Mann auf die Weise zu befriedigen. Ja. Aber bei aller Liebe schlucken will ich das Zeug nicht. Also da ist dann doch wieder eine Grenze bei dir. Ja, nee, es ist einfach... Hast du es denn schon mal probiert? Ja, es schmeckt widerlich. Schmeckt widerlich? Ja. Och, also kann man nicht so sagen, finde ich. Es gibt doch einfach auch andere Möglichkeiten, die Ejakulation zu vollziehen. Mit Sicherheit, ja. Es muss ja nicht in den Mund rein sein. Es kann zum Beispiel natürlich nicht. Also die Brüste zum Beispiel sein. Es gibt wunderbar Schweinereien, die man da machen kann. Klar. Da hast du völlig recht. Wobei man auch nochmal ganz klar sagen sollte, dass man diese Praktik, wenn man sie dann mag, wirklich nur mit jemandem betreiben sollte, den man sehr gut kennt. Stichwort Infektionen, Stichwort AIDS. Klar. Ne? Das auf jeden Fall. Müssen wir auch nicht jedes Mal sagen, aber das ist mir wichtig, bei dem Thema das auch nochmal so herauszustellen. Also ich mache das auch nur bei meinem Mann. Ist mir schon klar, ja. Hoffe ich doch. Dorothea, ist es denn so, dass dir es wirklich auch Spaß macht? Oder machst du es letztendlich doch auch nur für deinen Mann, weil du merkst, ihn turnt das so sehr an? Ja, ich denke, eine Frau macht es zum größten Teil. Deswegen, weil sie weiß, dass es einen Mann auf eine höchste Stufe befriedigt. Nein, ich will, dass die Frau genauso viel Spaß daran hat wie ich, weißt du? Wenn ich keinen Spaß dran hätte, würde ich es nicht machen. Ja, aber man hört ja immer so Stimmen von Frauen, die das dann so sagen, naja, ich mach's für ihn und ich find's okay, aber freiwillig würde ich es nicht machen, so nach dem Motto, weißt du? Nee, also ich mach's, weil mir schon auch Spaß macht. War es denn bei dir immer so oder hast du dich auch so ein bisschen erst dran gewöhnen müssen an diese Praktik? Es war schon eine Gewöhnung. Am Anfang fandst du es am Anfang auch eher ein bisschen eklig? Nee, das nicht. Das nicht. Also es kommt einfach auf die Hygiene an. Ja, natürlich, ja, das ist ganz klar, ja. Also das Schwänzchen muss schon richtig schön geschrubbt sein vorher, ne? sonst ist die ganze Sache nun wirklich nicht sehr attraktiv. Hast du denn den Eindruck, dass dein Mann sehr drauf steht? Ist das quasi für ihn fast so die Erfüllung der sexuellen Gefühle? Mal mehr, mal weniger, würde ich sagen. Mir sagen also, so 90% meiner Hetero-Freunde, die sagen, das ist das Tollste, was eine Frau mit mir machen kann. Also er empfindet das als unwahrscheinlich klasse, aber ja, nicht immer. Nicht immer? Nee, also ja, so sage ich 70%, ja, 30% möchte dann eher mal nicht. Wäre es ihm denn ganz recht oder wäre es für ihn eine ganz tolle Sache, wenn es dann wirklich bis zum Ende passieren würde? Das, was nee, du, das macht ihm gar nichts aus. Das macht ihm gar nichts aus? Nee, ja, nee, es ist für ihn so klasse, wie es ist. Ja. Also bist du eine Ausnahme, zumindest von den Frauen, die wir jetzt hier so gehört haben in der Sendung, dass du das gerne machst oder zumindest doch relativ gerne machst? Jetzt würde ich ganz gerne mal mit einer Frau reden, die es auch bis zum bittersüßen Ende gerne macht. Ja, das könnte man vielleicht auch noch bereden hier in der Sendung. Dorothee, ich danke für deinen Anruf. Viel Spaß weiterhin. Danke, tschüss. Bei dieser wunderbaren Praktik. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, wenn ihr mich anrufen wollt, dann müsst ihr diese Nummer wählen. 0180 5678 111. Und wenn ihr mir faxen wollt, dann bitte 0180 5678 110. Und wenn ihr mir mailen wollt, dann bitte unter 1live@wdr.de. 1live@wdr.de. Diese Telefonnummer übrigens, die gilt auch für das Ausland. Also ihr da draußen in Portugal oder in Ungarn oder Norwegen, ihr könnt auch hier gerne bei mir anrufen. Das fände ich schon interessant. Es geht weiter mit Bianca. Und Bianca ist 24. Ja, hallo. Hallo Bianca. Ich rufe an wegen meiner Katze. Ja. Die heißt Frenzy und die macht uns jetzt seit 4 Tagen furchtbare Sorgen, weil die auf einer 20 Meter hohen Tanne sitzt und wir kriegen sie nicht runter. Wie lange sitzt sie da schon? 4 Tage, ohne Wasser und ohne Essen. Ist die Jack, die Frenzy? Ja, also ich weiß auch nicht. Sie kann gut Türen aufmachen, deshalb ist sie auch, glaube ich, rausgekommen, weil sie die Türen selber aufmacht. Wo ist das bei euch im Garten? Ja, also das ist nicht in unserem Garten, das ist in einem Nachbargrundstück, also in dem unmittelbar da, also bei neben uns und auf einer, wie gesagt, großen, dichten Tanne und da ist sie wohl rauf, entweder wegen Vögeln oder weil sie irgendwie Angst hatte, weil einer sie verscheucht hat oder so. Und du stehst den ganzen Tag, davon gehe ich aus, unten und rufst Frenzy. Ja, und in einer ganz piepsigen, hohen Stimme, weil das kennt sie nur. Und die Nachbarn halten mich ein bisschen für bescheuert, aber wie in einer piepsigen, hohen Stimme, das kennt sie nur. Naja, immer Frenzy und immer die ganze Zeit. Und das finden sie, weil die sowieso nicht so für Tiere sind, also... Die Nachbarn denken, du hast einen leichten Splitter im Kopf. Ja, genau, ne? Sowas, aber das ist nur eine von unseren 5 Katzen. Wir haben leider 5 Katzen, wir hatten 2 und der Kater ist zu spät kastriert worden. Mensch, Frenzy muss doch irgendwann mal Durst haben oder Hunger. Ja, und wir haben auch schon in Tierheimen angerufen, also überall. Feuerwehr, Polizei war auch schon da. Nein, Polizei, was sagt die Polizei denn? Das hatte eine vom Tierheim uns geraten, weil die Polizei musste entscheiden, welche Feuerwehr für diese Tanne eine entsprechende Leiter hatte. Die Polizei könnte doch schießen. Um Gottes Willen, nicht an Franzi, aber an Franzi vorbei, damit sie sich erschreckt und runterspringt. Ja, also es ist so, man hatte schon mal darüber nachgedacht, sie vielleicht also zu betäuben mit einer Betäubungspistole, ja, das ist aber dann würde sie nicht auf die Füßchen fallen, sondern eine Katze fällt ja eigentlich immer auf die Füße. Und ja, je länger der Weg ist, der Fallweg, desto besser eigentlich kommt sie unten an, weil sie in der Zeit sich auf die Füße drehen kann. Also die Betäubung fällt schon mal flach. Ja, weil dann ist sie bewusstlos und dreht sich nicht. Und dann fällt sie vielleicht auf die Wirbelsäule. Gottes Willen, das wollen wir natürlich alle nicht, nein. Ja. Was ist denn jetzt die Variante mit der Feuerwehr? Die Feuerwehr, es war sogar schon eine Feuerwehr hier, aber die freiwillige Feuerwehr unseres Ortes, und die ist nur so spontan gekommen, weil die sich alle untereinander so kennen und mit der Familie, und die hatten leider nicht so eine professionelle Leiter, und die geht auch gar nicht, das ist ja das Problem von was weiß ich, Hannover oder so, die geht gar nicht bei uns rein, ja, besser gesagt in den Garten von den Nachbarn, weil der ist so klein, der Garten, da kommt man, das ist nur so ein kleiner Durchgang, da kommt so ein großer Wagen mit einer ausfahrbaren Leiter gar nicht ran. Also die Möglichkeit fällt auch flach. Die fällt auch flach, und jetzt hat die freiwillige Feuerwehr zwei Versuche unternommen, eine Leiter zusammengeschoben, so eine provisorische, und dann hat sie mit zwei Stricken die festgehalten. Mhm. Das hat aber nicht geklappt, und als der Feuerwehrmann so ein bisschen in die Tanne reingegangen ist, da hat sie gleich die Nachbarin geschrien, meine Tanne, hören Sie auf. Und naja, die andere Sache, das war, dass sie Wasser, richtig mit Druck, womit sie auch Feuer löschen, ja, das ist eine sehr schöne Idee, ja. Hatten sie ja auch, und Franzi hat immer so geschrien, aber runter ist sie auch nicht gekommen. Ja, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, dass Franzi über kurz oder lang runterkommen muss. Ja, sie stirbt ja sonst. Also, ja, eben, das weiß sie ja auch. Es ist ja so, jetzt hat es gerade gewittert und es regnet nur noch, sie hat sich bestimmt schon einen Schnupfen weggeholt. Dir liegt Franzi sehr am Herzen. Ja, sehr, ja, wie mein Baby. Mamma mia. Vielleicht also, ist ja ein Katzenliebhaber zu oder einer, der eine ganz lange Leiter hat oder so. Ja, wo wohnst du nochmal genau? Wo ist das? Ich wohne in der Wedemark in Resse. In Resse? Ja. Ja, in der Wedemark. Ja. Ich weiß zwar überhaupt nicht, wo das ist, aber... Das ist bei Hannover. Ja, die in der Gegend wohnen, wissen natürlich dann, wie man da was machen kann. Ja. Vielleicht haben wir sonst irgendwelche Katzenliebhaber unter den Zuschauern, die da eine Idee haben. Habe ich auch gedacht. Ist Franzi denn ein junges Mädchen? Das ist ein Mädchen, das ist so 4, 5 Jahre alt. Vielleicht sollte man einen jungen Katzenmann unten ein bisschen herumlaufen. Das nützt alles nicht. Das, die Tanne ist so dicht, man kann auch selber nicht hochkrabbeln, nein, ein Mensch, weil die ist sowas von dicht bewachsen, man kann auch nicht nach oben gucken, die ist sehr breit und man kommt einfach nicht an sie ran. Und sie, Bianca, ich hoffe ja sehr für dich, dass wir heute Abend noch einen Tipp bekommen von irgendjemandem, wie man euch vielleicht helfen könnte. Ja, wir haben nämlich vielleicht so eine private Firma, das kostet dann 1000 Mark. Und wenn du vielleicht um die Tanne herum so 30 Dosen Whiskas stellen. Haben wir auch schon, mit Futter und Wasser plätschern, weil sie ja Durst hat und alles. Also das nützt auch nicht. Also sie hat ihren eigenen Kopf, Franzi. Und ich merke, sie hat den Mut verloren. Sie bewegt sich gar nicht mehr. Sie hat jetzt resigniert, sitzt auf so einem ganz dünnen Zweig, hat furchtbare Angst, kann nachts auch nicht zur Ruhe kommen, weil da ist ja nicht so ein dicker Zweig. Sie liegt ja auf so ganz dünnen Zweigen. Mir bricht das Herz, wenn ich das höre. Oh, sie hat geschrien. Sprich nicht weiter, sonst kann ich die Sendung nicht weiter moderieren. Ja, furchtbar. Furchtbar. Bianca, vielleicht ruft jemand an und hat irgendeinen super tollen Tipp. Das bleib du einfach mal bei uns, bei der Sendung. Ne? Und dann gucken wir weiter. Ja, vielen Dank. Tschüss, Bianca. Tschüss. Was für eine Katastrophe. Julia. Julia ist 23. Hi. Hi, Domian. Hast du eine Idee, wie wir Franzi da runterkriegen? Nee, leider nicht. Was ist dein Thema? Ja, also mein Thema ist, ich werde mit dem Tod meiner Freundin nicht fertig. Das ist ja aber jetzt ein, weiß Gott, sehr ernstes Thema. Deine Freundin ist gestorben. Wann? Am 14. Mai. Am 14. Mai. Und an was ist sie gestorben? Sie hat sich selbst umgebracht. Wie alt war sie? Ja, sie wurde am 14. Mai 23. Mhm. Also auf ihren Geburtstag. Hast du eine Idee, warum sie das getan hat? Ja, sie hat unter ihrer Aufsicht einen kleinen Cousin verloren. Kann sich noch an ihn erinnern, wo der Junge im Gartenteich gefallen ist? Ja, natürlich. Ja, das ist Ina gewesen. Das ist meine Freundin gewesen. Ich habe mit ihr hier gesprochen. Ja, sicher. Und die war auch irgendwie, nachdem sie mit der Ecke gesprochen hat, viel besser drauf gewesen die erste Woche. Mhm. Das war unsere Psychologin? Ja, ja. Ja. Hat sie denn dann weiter auch noch irgendwie sich psychologische Hilfe gesucht oder hat sie das alles dann doch weiter für sich behalten? Also in der ersten Woche nicht, weil sie meinte, sie würde es alleine schaffen. Mhm. Aber in der zweiten Woche, da habe ich also auch gemerkt, dass sie es nicht schafft und ich habe sie darauf gedrängt. Und sie meinte, sie würde es auch tun, aber erst wenn sie dazu bereit wäre. Aber mein Gott, ich erinnere mich so gut an das Gespräch. Das ist noch gar nicht so lange her. Nee. Ina hatte auf den kleinen Vetter, auf den Cousin aufpassen sollen. Ja. Der war 3 Jahre alt, ne? Drei. Und in dem Garten des Hauses befand sich ein kleiner Teich, ne? Ja, bei ihrer Tante. Genau. Und sie hat durch irgendeinen Vorfall nicht immer auf ihn aufpassen können. Ja, der Bruder, der war von der Schaukel gefallen, genau. Hat sich den Arm gebrochen. Genau, und Ina hat sich um den Bruder gekümmert und dadurch ist der Kleine an das Wasser gegangen und ist dort ertrunken. Ja, richtig. Und sie wäre damals sehr fertig. Ich erinnere mich wirklich sehr, sehr gut daran. Und jetzt hat sie sich das Leben genommen. Ja, das Leben genommen. Bei mir in der Wohnung. Bei dir in der Wohnung? Ja. Wie hat sie es denn gemacht? Das war so, ihr Mann, der kam einen Tag vorher ins Krankenhaus mit Blinddarmentzündung. Und da war sie halt schon sehr stark selbstmordgefährdet. Und dann hat er zu mir gesagt, kann sie nicht bei dir schlafen, weil sie öfter schon mal bei mir geschlafen hatte, solange wie er im Krankenhaus war. Und ich habe gesagt, ja komm, dann kann sie bei mir schlafen. Ja, dann hatte sie halt am 14. Geburtstag und dann haben wir unter uns auch so ein bisschen gefeiert. Und dann sagte sie abends, jetzt wäre sie müde, sie wollte gerne schlafen gehen. Ich habe das akzeptiert. Ja, und dann hat sie halt Alkohol und Tabletten genommen. Ich habe sie dann am nächsten Morgen tot gefunden. Da war sie tot, als du sie gefunden hast? Ja, die war schon tot. Mhm. Da warst du alleine? Ich wohne alleine, ja. Da warst du auch alleine, als du sie gefunden hast? Ja, sicher. Was hast du da gemacht? Ja, ich habe erstmal sofort Polizei und Arzt gerufen. Mhm. Weil ich dachte, man könnte nur was machen. Ich wusste nicht, wie lange sie tot war oder so. Aber da war nichts mehr zu machen. Hat sie irgendetwas hinterlassen? Einen Brief? Ja, sie hat mir einen kleinen Abschiedsbrief hinterlassen, dass sie damit nicht fertig wird und dass sie gerne bei ihrem Cousin sein möchte, weil sie müsste jetzt auf ihn aufpassen, weil jetzt seine Mama wäre noch hier auf der Erde und so. Und alles irgendwie sehr zusammengeschrieben auch. Mein Gott, ist das schlimm und ist das tragisch. Ja, und dann weil sie hatte nur wirklich keine Schuld daran. Nee, sie hatte wirklich keine Schuld daran. Ja, sie hat sich die Schuld total gegeben. Mhm. Und ihr Mann, der gibt mir jetzt die Schuld. Dir? Dir, mir, ja. Warum? Ja, der macht mir schwerste Vorwürfe. Der schreit mich an, der ruft an, bedroht mich und alles. Aber das verstehe ich nicht. Warum macht er dir Vorwürfe, nachdem seine Frau ihn sich umgebracht hat? Ja, weil er sie mir anvertraut hat. Und irgendwie fühle ich mich mittlerweile auch schuldig daran. Weil aber ich hätte auf sie aufpassen müssen. Na gut, aber du kannst ja nicht jede Sekunde auf sie aufpassen. Sie hat ja nun, man kann ja schnell ein paar Tabletten einnehmen oder viele Tabletten einnehmen und sich dann hinlegen. Ja, sicher. Aber sie hatte mir das vorher gesagt gehabt, dass sie nicht älter wie 23 Jahre wird. Und wir kennen uns seit Kind an. Und ich habe ihr das einmal nicht abgenommen. Und das war mein Fehler. Julia, jetzt mach du bloß nicht den gleichen Fehler wie Ina. Ina hat schon den Fehler begangen, dass sie die Schuld auf sich genommen hat, dass der kleine Junge gestorben ist. Sie hatte keine Schuld und noch viel weniger Schuld hast du an dem Tod von Ina. Du bist ja auch vollkommen überfordert gewesen. Ich erinnere mich wirklich an den Zustand von Ina, wie labil sie war. Und sie hätte dringend danach in eine psychologische Betreuung gemusst. Das kann man als Laie ja gar nicht schaffen. Da warst du vollkommen überfordert und du darfst dir da überhaupt keine Vorwürfe machen. Ich finde das auch nicht in Ordnung von dem Mann, wirklich nicht. Es ist so traurig alles und dass man jetzt in dieser Situation, wo die Gefühle so hier so aufgewühlt sind, dann auch noch mit solchen Vorwürfen ankommt. Wer nutzt das? Niemandem. Ja, aber ich hätte sie wirklich abnehmen müssen, dass sie sich wirklich umbringt. Aber du kannst doch nicht Tag und Nacht im wachen Zustand sie wiederum bewachen. Das geht doch gar nicht. Das kannst du doch gar nicht bringen und leisten. Das nicht, aber an dem Geburtstag dann, wo sie dann halt ins Bett gegangen ist, da hat sie dann zu mir gesagt, ich danke dir für alles und ich habe das irgendwie auch nicht ernst genommen. Aber Julia, wer würde das denn dann auch vielleicht so ernst nehmen? Sie hat Geburtstag und da sagt man doch auch schon mal sowas. Ich danke dir für alles, was du bisher so für mich gemacht hast. Und das ist ja eine sehr schwierige Lage für sie gewesen in der Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass in deiner Situation man hinterher jedes Wort und jede Geste auf die Goldwaage legt und sich dann Vorhaltungen macht, ach, hätte ich doch nur dieses vielleicht ernster genommen und höher bewertet. Aber ich sage das wirklich von außen als ganz, ganz neutraler Mensch, nicht um dich einfach nur zu trösten. Du trägst keine Schuld an dieser Sache, Julia. Ganz, ganz gewiss nicht. Ganz gewiss nicht. Du hast ja nun schon sehr viel gemacht, du hast ja zu ihr gestanden, sie konnte bei dir wohnen und du warst eine gute Freundin, du hast ja dann das Menschenmögliche, was dir möglich war, schon getan. Wie ist denn der Rest der Familie neben dem Mann, wie haben die denn reagiert? Ja, die reagieren genauso wie er, vor allen Dingen auch die Eltern, ne, von Ina. Dass du schuld bist? Ja, sie geben mir die Schuld, weil er mir die Aufsicht über sie gegeben hatte. Wie können denn Menschen so sein? Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Tja, ich weiß es nicht. Und die Mutter von dem gestorbenen Jungen, also ihre Schwester, was hat die gesagt? Also das weiß ich nicht, weil mit ihr habe ich auch nicht mehr so geredet danach. Also ihr Mann, der ruft fast täglich an, ich lasse mir jetzt eine Geheimnummer geben, weil ich bin es jetzt leid, ich kann es nicht mehr. Also er macht richtig Terror bei dir. Ja sicher, er ruft an, du hast ihn das Leben auf dem Gewissen, hoffentlich nimmt man es dir und sowas alles. Warst du mit auf der Beerdigung auch? Ja. Und da waren die anderen ja auch alle. Ja, da war das ja noch nicht. Wie, da war das noch nicht? Ja, die Vorwürfe kamen jetzt hinterher von der Familie. Und ich weiß echt nicht, was ich da machen soll. Ich bin, weiß ich nicht. Hast du denn ein paar Leute um dich herum, die dir beistehen, Julia? Nein. Niemanden? Nein. Kein Freund, keine Freundin? Nein. Deine Eltern? Meine Eltern sind vor einem Jahr gestorben durch einen Autounfall. Ja. Und Ina war deine einzige enge Freundin? Einzige und auch meine allerbeste. Ja. Das heißt, du stehst ganz alleine jetzt mit deiner. Ich stehe ganz alleine. Du stehst mit deiner Trauer alleine da und mit diesen Vorwürfen. Ja. Von außen und mit deinen Selbstvorwürfen auch noch. Ja. Also jetzt sage ich das Gleiche zu dir, Julia, was ich damals zu Ina gesagt habe. Dass du auch super, super, super dringend dir einen Ansprechpartner suchen musst. Einen Psychologen. Damit du jemanden hast, mit dem es gemeinsam angehst. Dass du auch mit jemandem gemeinsam trauern kannst. Und vor allen Dingen, dass jemand da ist, der dich auch ein bisschen stabilisiert und dich aus dieser schlechten Gewissen-Ecke herausnimmt. Ja, aber mittlerweile frage ich mich wirklich noch, wofür? Weil ich habe meine Eltern verloren, ich habe jetzt meine beste Freundin verloren, jetzt habe ich nichts mehr, ich habe auch nichts mehr zu verlieren, denke ich. Glaubst du denn, Julia, dass deine Eltern möchten, dass du dir was antust? Das glaube ich nicht. Siehst du, glaubst du, dass Ina das möchte, dass du dir was antust? Ich glaube auch nicht. Alle letztendlich würden wollen, dass du dein Leben in die Hand nimmst und dass du das Beste aus deinem Leben machst. Alle würden wollen, dass du glücklich wirst irgendwann. Ich weiß wirklich nicht, wie das schaffen soll, Domian. Julia, wir machen mal Folgendes. Das, was wir dir an Hilfe anbieten können, werden wir dir jetzt anbieten. Ich möchte gerne, dass du mit Elke Lunajski, meiner Psychologin heute, redest. Ist das dieselbe wie damals mit Ina? Ich glaube ja. Und im Gespräch mit Elke, versuch doch mal, Elke hat jetzt auch zugehört, dass ihr gemeinsam überlegt, dass du auf jeden Fall ganz schnell in gute Hände kommst in den nächsten Tagen. Und ich sag dir nochmal von meiner Seite aus, mach dir nicht diese Selbstvorwürfe. Du bist daran nicht schuld. Du bist wirklich nicht schuld. Aber ich fühle mich irgendwie so. Julia, leg mal auf. Wir rufen dich sofort wieder an. Alles klar, ja? Okay. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. So, jetzt haben wir 1.28 Uhr und 17 Minuten. Jetzt machen wir eine Pause. Wir machen weiter. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio vom WDR aus Köln, von Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Heute Nacht haben wir kein bestimmtes Thema, das wir vorgeben, über das wir hier reden sollten, sondern ihr seid die Themengeber. Das heißt, ihr könnt hier bei mir anrufen zu jedem Thema, das ihr gerne besprechen wollt, mit mir besprechen wollt. Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Weiter geht es mit Annette und Annette ist 36 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. hörst ja, mich? Ja, ich höre dich gut, ja, Annette, ja. Dein Thema. Also, mein Alter hast du ja schon gehört, ich bin 36, habe drei Kinder, bin 13 Jahre verheiratet und habe, als ich vor 2 Wochen meinen Sohn von der Disco abgeholt habe, einen 16-jährigen Jungen kennengelernt und habe mich total verliebt. Wie alt ist dein Sohn? 15. 15. Wie hast du diesen 16-jährigen Jungen kennengelernt? Genau. Ja, also auf der Disco. Mein Sohn, ich musste erst mal warten, bis mein Sohn mitgeht. Also ich wollte ihn abholen. Ich habe da rumgestanden, habe Musik gehört. Ich muss natürlich jetzt dazu sagen, dass ich sehr gerne zur Disco gehe und auch die Musik liebe. Und es hat sich einfach so entwickelt im Gespräch. Wir haben uns dann wieder gesehen. Ja, wie das halt so ist. Und jetzt mache ich mir die bittersten Vorwürfe. Wie oft habt ihr euch denn schon gesehen? Dreimal. Dreimal. Ist schon was passiert? Ja. Du hast ihn verführt? Nein. Er umgedreht. Er hat dich verführt? Ja, weil ich habe eigentlich sowas noch nicht erlebt. In den 13 Jahren eher nicht. So ein Glücksgefühl. Ihr habt einmal miteinander geschlafen? Ja. Er ist 16 Jahre alt. Ich meine, er ist ja fast noch ein Kind. Ja, stimmt. Einer sieht nicht so aus wie ein Kind. Und er könnte dein Sohn sein? Ja, stimmt. Aber ich habe so viel, wie soll man das sagen, dass ein jemand so... Begehrt habe ich noch nicht erlebt. Dass du ihn so begehrst oder dass der... Umgekehrt. Das habe ich noch nicht erlebt, nein. So anerkannt zu werden, dass rein äußerlich, dass meine ganze Erscheinung jemanden beeindrucken könnte, habe ich nicht erwartet. Ich gehe mir davon aus, dass das Ganze völlig geheim läuft. Ja, das weiß niemand. Er lebt bei den Eltern vermutlich? Ja. Kennst du die Familie, die Eltern? Ja, kennst du? Die Familie. Das ist ja das Schlimme. Wie fühlst du dich jetzt dabei? Ja, irgendwie ganz komisch, aber doch auch irgendwie glücklich, weil es sind so Glücksmomente, die mir wahrscheinlich, die mir niemand nehmen kann, was ich eben noch nicht erlebt habe. Und nur, wenn das irgendwann mal rauskommt, ich weiß nicht, was ich dann tun muss. Wie sieht denn der Kontakt so im Moment aus? Ruft er dich an? Nein, überhaupt nicht. Wir haben überhaupt keinen Kontakt. Wir treffen uns ab und zu mal, wenn es sich halt ergibt durch eine Disco oder dass ich mal durch Zufall in der Nähe bin, aber es ist keine Beziehung. Ich muss schon sehr oft dran denken. Jetzt so ganz selbstkritisch. Wer war denn so der treibende Faktor? Ich kann es gar nicht glauben, dass der Junge das war. Nein, eher ich vielleicht. Ja, du. Ja, würde ich schon sagen. Hat er denn schon Erfahrungen mit Mädchen gehabt? Ja. Hat ja. er schon? Also du bist nicht seine erste Frau? Nein. Wie denkst du denn, wie das weitergeht? Na, ich denke schon, dass das irgendwie zum Schluss kommt. Weil... Aber es ist in dir völlig konfus alles. Ja, total durcheinander. Auch wenn ich schlechtes Gewissen, großes Glücksgefühl, sexuelles Begehren. Schon. Ja. Würdest du gerne mit ihm nochmal schlafen? Ja. Du lebst mit deinen Kindern alleine? Nein, ich habe eine richtige Familie. Alles tipptopp. Ja. Aber also, ich bin in den 13 Jahren eingesperrt wie ein Vogel in goldenen Käfig. Ich bin glücklich. Ich habe alles, aber im Prinzip habe ich das, was der Mensch braucht, habe ich nicht. Was braucht der Mensch denn? Ja, ich meine einfach dieses Gefühl, richtige Liebe. Begehrt zu werden, geliebt zu werden. Die letzten 10 Jahre hat mir niemand gesagt, ich liebe dich, ich mag dich, du siehst gut aus. Nichts. Schläfst du mit deinem Mann noch? Ja, schon. Aber das ist so eine Routinegeschichte. Ja, wahrscheinlich. Gewohnheit geworden, Alltag, ne? Wie würdest du denn die Beziehung zu deinem Mann bezeichnen? Ist das eher eine gute Freundschaft? Oder nicht mal das? Na, schon ein bisschen mehr, würde ich sagen. Ein bisschen mehr, Aber ich bedauere das einfach sehr, dass er mich nicht mehr so sieht, wie wir uns kennengelernt haben. Denn du hast mit deinem Mann auch andere Zeiten erlebt früher? Ja, natürlich. Und er sieht aber, ich meine, er sieht nicht mehr so aus wie früher, das muss ich zugeben. Vielleicht nehme ich das auch anders wahr, weil ich immer einfach mich viel jünger fühle. Und ich meine, ich merke das, wenn ich mit meinem Sohn oder mit meinen Söhnen weggehe, dass ich einfach aufgenommen werde in den Kreis, weil ich ein bisschen jünger wirke. Bist du denn in all den Ehejahren immer treu geblieben? Ja. Ja, das ist also das erste Mal, dass du fremdgegangen bist jetzt. Hast du Sorge, dass der Junge das vielleicht ausplaudert? Nein, das glaube ich nicht. Also den Eindruck habe ich nicht und ich glaube es nicht. Dreimal habt ihr euch getroffen, sagst du? Wie habt ihr euch denn dann getroffen und wo? Das ist zufällig. Ach, zufällig? Ja, zufällig auf dem Disco, einmal auf dem Tanz. Und dann war ich so glücklich, wo ich ihn gesehen habe. Das ist mir einfach wie ein Blitz. Ne? Da ist er, da siehst du ihn wieder. Da war ich so happy. Kann es sein, dass das für dich eine viel höhere Bedeutung hat als für ihn? Ich glaube schon, ja. Und wo habt ihr dann miteinander geschlafen? Also das war mal, also wo wir uns da getroffen haben, da war gerade Hand und na, da war das Verlangen so groß, auf der Wiese einfach, ne? Auf der Wiese, ja. Aber nicht mittendrin ganz weit weg, sondern 300 Meter gelaufen. Also Annette, ich würde das an deiner Stelle als ein tolles Erlebnis hinnehmen und abspeichern in mir als ein tolles Erlebnis. Wie du sagst, du hast sowas so in der Intensität noch nie erlebt. Ich würde da aber keine Perspektive sehen und keine Zukunft. Und nimm das doch mal als Anlass, vielleicht auch über deine Ehe nachzudenken. Ja, habe ich schon. Ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer, wenn man so sagt. Einfach versuchen, da was zu bewegen und wenn... Ja, du scheinst dann offensichtlich überhaupt nicht mehr glücklich zu sein in deiner Ehe. Und das sagst du ganz klar jetzt, ich bin nicht glücklich. Aber ich kann meine Familie nicht, weil meine Kinder können nicht ohne Vater. Wenn ich jetzt, dann würde ich die ganze Familie auseinanderreißen. Wie alt sind deine Kinder? Also mein Sohn 15, mein zweiter 13, meine Tochter 10. Und ich hab ja nicht nur die drei Kinder, ich habe ein Riesenhaus, einen Bauernhof, Riesenschulden. Ich kann nicht weg. Also du bist quasi in deiner Familie, in der Ehe gefangen. Ja, ich bin gefangen, ja. Ich kann höchstens ab und zu mal ausbrechen, wie eben bei diesem Erlebnis. Kann mir einmal den Glücksmoment verschaffen. Und das war's. Nun ist dieses Ganze besonders kompliziert, weil es so ein sehr junger Mann ist, ne? Ja. Wenn das so definitiv ist, dass du sagst, ich kann da nicht raus, dann würde ich fast, bin ich fast geneigt zu sagen, Annette, dann hol dir deine Glücksmomente irgendwie und irgendwo anders. Aber ich glaube, belass es bei dem, was passiert ist mit dem 16-jährigen Jungen. Weil es könnte sehr, sehr kompliziert alles werden und ich vermute mal, dass du auch in einer ländlichen Gegend wohnst. Ja, stell dir mal vor, das kommt raus. Ja, das ist alles aus. Da muss ich wegziehen. Ja, wie furchtbar. Es war eine tolle Sache, aber es ist die Vergangenheit und mach es nicht weiter. Aber hast du vollkommen recht. Also ich denke auch, dass man das einfach nur in Erinnerung behält. Und suche dir dein Glück irgendwie anders. Ja. Das war schade, ne? Aber es ist so. Lieber Annette, alles Gute. Ja. Danke für dein Vertrauen. Danke. Tschüss. Jetzt ist die Marion dran und Marion ist 34. 34? Ja. Hallo. Sagte ich. Also erstmal die Ines, die tot ist, und die Julia möchte ich ganz, ganz herzlich drücken. Ich habe auch ein sehr schwieriges Thema. Mein Vater propagiert den Weltuntergang mit Datum und allem und ich komme damit nicht klar. Da muss man erstmal ein bisschen schmunzeln, ne? Wenn man das so hört. Wann soll die Welt untergehen? Am 2. August 98. 2. August 98. Ja. Gehört der irgendeine Sekte an? Eigentlich nicht. Er ist dabei, eine zu bilden. Achso, er ist gerade dabei, eine Sekte zu gründen. Eine Turbo-Sekte, ne? Bis zum August noch. Mehr kann er dann nicht mehr machen. Ja. Wie kommt er darauf? Keine Ahnung. Ich will erstmal nur das von mir erzählen. Er macht das über Internet, er macht das über Disketten, die er vertreibt, er macht das über Zeitschriften, die er selber veröffentlicht. Er macht es also im großen Stil für das Thema. Und das ist erstmal, was und mir... Und labert dir die Ohren zu damit? Er labert mir nicht mal die Ohren zu, er weigert überhaupt mit mir zu reden und meine Mutter steht ihm hilflos gegenüber, ruft mich auch nur noch an, wenn er nicht da ist. Also aber du lebst nicht mehr zu Hause? Nein, das nicht. Wie ist denn das Verhältnis überhaupt zu dir und deinem Vater, zwischen dir und deinem Vater? Bis vor dem letzten Umzug war es ganz gut. Und dann sind sie nochmal umzogen, da hatten sie andere Hilfskräfte und seitdem bin ich der Teufel, ich will ihn verführen. Aber was ist denn mit ihm passiert? Da muss doch irgendwas vorgegangen sein in ihm, wenn er plötzlich so eine Kehrtwende gemacht hat. Ich weiß es nicht. Und alles Gute zu, wie reagierst du denn darauf? Nimmst du ihn ernst oder sagst du, Papa, du hast einen Schuss in der Birne oder was? Ich für mich selber sage, Papa, du hast einen Schuss, aber gibt es auch noch meine Mutter und meine Schwester und ich bin hilflos. Ja. Also ist denn so, dass er euer Familienleben dadurch quasi tyrannisiert? Nein, er zerstört es total. Er zerstört es total. Ne? Ja. Und wie erlebt deine Mutter das? Sie ruft mich nur noch heimlich an. Mhm. Und sie kommt auch nicht mehr hierher. Ich fahre dort auch nicht mal runter. Nachdem ich erfahren habe, dass er nicht mal mit mir redet. Und ich bin sowieso der Teufel. Und Ist er denn sehr religiös gewesen früher, immer schon? Er war schon immer sehr, sehr ehrgeizig, immer sehr, ich weiß, was ich sage. Aber auf so eine Idee muss man ja irgendwie kommen. Das fällt ja nicht vom Himmel. Da muss es doch irgendwelche Zusammenhänge geben. Dass er Kontakt hat zu irgendwelchen Leuten, die ihn vielleicht doch darauf gebracht haben. Oder ja, so. Hat er. Er hat einen schwarzen Brief, gibt's da. Da gibt's dann Zeitzeichen, gibt's da noch so eine. Wir sind ja sowieso viel umgezogen. Und mein Vater war immer sehr ehrgeizig. Ja. Hat aber nie was mit Religiosität zu tun gehabt. Was sagt er denn zu euch? Sollt ihr jetzt noch was Bestimmtes machen bis zum 2. August? Irgendwie Buße tun oder weiß ich? Ich habe mich dreimal dafür entschuldigt, dass ich ihn angeschrien habe. Mhm. Und das ist nie durchgekommen, weil ich müsste vor ihm auf Knien fallen. Mhm. Ich weiß es nicht. Also Marion, das klingt eher als ein Fall für einen Psychiater, Psychologen. Hol deine Mutter da raus, Mensch. Ja, das ist genau das, was ich auch möchte. Aber ich möchte auch die Leute, die solche Briefe von ihm bekommen, sagen, Leute, passt mal auf, was ihr da bekommt, ne? Also er schreibt auch an andere Leute Warnbriefe. Ja. Nun ist es ja nicht mehr so lange hin bis zum 2. August. Da muss man jetzt dann durch. Und dann, was wird denn dann passieren? Die Welt, davon gehen wir ja alle mal aus, dass die Welt am 2. August nicht untergeht. Wir hoffen das mal. Was wird denn dann mit ihm sein? Was vermutest du? Ich vermute, dass er sich dann auf irgendwas rausredet. Ja. Und das ganze Thema wieder von vorne anfängt, dass aufgrund seiner Gebete er diesen Datum... Mhm. Also Marion, steh deiner Mutter bei. Ja, wie denn? Ich komme doch gar nicht mehr an sie ran. Mhm. Ich komme doch nicht mehr an sie ran. Ist es nicht möglich, dass du sie zu dir nimmst? Nein, sie will ja... Ich komme nicht mehr an sie ran. Mhm. Sie hat inzwischen Morbus Crohn, sie ist laufend im Krankenhaus. Mhm. Ich komme doch nicht mehr an sie ran. Da bin ich wirklich jetzt ratlos, was man da macht. Ja, da ich bin ich wirklich völlig ratlos, weil irgendwie müsste da was geschehen. Ja. Zumindest, dass deine Mutter nicht noch weiter damit in den Strudel reingezogen wird. Ja, meine Mutter hat ihr Gibt es keinen, ich weiß nicht, ob ihr christlich, kirchlich organisiert seid, dass es vielleicht einen Pastor gibt, der da ein bisschen zur Seite stehen könnte, irgend sowas? Domian, ich habe schon JCD angerufen, ich habe Sektenberatung angerufen, ich habe die Pfarrei von ihr angerufen, ich habe alles Mögliche versucht. Da kommst du nicht durch. Ich möchte trotzdem, weil ich glaube, dass da schon Hilfe nötig ist bei euch, ja, sicher. Dir auch anbieten, dass du mit meiner Psychologin gleich nochmal ein bisschen sprichst. Ja. Die Ecke ist im Moment beschäftigt, sie wird dich aber gleich in den nächsten 10 bis 15 Minuten zurückrufen. Domian, ich will nur sagen, das ist ja nicht nur mein Problem, es gibt ja noch andere Leute. Mhm. Und das Schlimmste ist, wenn man sowas verheimlicht. Mhm. Klar. Ne, wir machen das jetzt mal so, du wirst angerufen von uns und dann hoffen wir, dass vielleicht Elke noch eine Idee hat, dir zu helfen. Dankeschön. Alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. Angelika, 31. Ja, hallo. Hallo Angelika. Ja, ich habe jetzt hier nicht so ein ernstes Problem zu wälzen. Ich habe nur vorhin das Gespräch gehört, wo es darum ging, jetzt mit Blasen gerne machen oder nicht gerne machen. Ja. Und bei mir war das früher so, am Anfang war eklig. Also ging nicht, konnte ich nicht. Und mein Mann damals da so unwahrscheinlich drauf stand. Wie alt warst du, als du es zum ersten Mal tun musstest? Ja, 18. 18. Kannst du dich an das allererste Mal noch erinnern? Ja, also, da, wie du vorhin schon gesagt hast, müsste schon schön ordentlich sauber sein und so. Und das war wohl eventuell nicht so ganz der Fall. Und dann fand ich das erstmal so müffelig und eklig. Und gab es einen kleinen Würgereiz. Oh ja, doch. Ja, gab es. Mhm. Ja. Ich hatte neulich eine Zuschauerin, die erzählte mir, dass sie danach immer Mandelentzündung bekommt. Oh, aus Aversion dagegen. Nee, also so schlimm nur nicht, aber... Also das erste Mal ist auch nicht so gut geklappt bei dir und bei deinem Partner. Nee. Ja, und dann eben bei meinem Mann. Da haben wir uns dann mal überlegt, weil der fand das auch total gut. Mhm. Und dann habe ich so überlegt für mich, wie kannst du das jetzt machen? Und so gedanklich, so von der äußeren Form kam mir dann im Sinn, kennst bestimmt auch für Kirmes diese Schokobananen. Ja. Die esse ich also unwahrscheinlich gerne und die finde ich auch toll. Du und hast dann, ein Glas Nutella gekauft. Nein. Wir haben das dann so gemacht, ich habe ihn einfach ins Bett verfrachtet und Musik angemacht, sag ich, jetzt bleib mal ruhig liegen und so. Mhm. Bin in die Küche gegangen mit einer Tafel Schokolade und habe die dann im Wasserbad aufgelöst. Ja. Und bin dann mit der Tasse und einem kleinen Kuchenpinsel zum Bett hin. Ja, ich wollte, dass es ja mir auch Spaß macht. Ja, ist eine tolle Idee. Und dann hast du den Kleinen angepinselt. Ja, also er war dann doch schon etwas größer. Ja. Und dann wurde er auf einmal wieder ein bisschen kleiner, weil es war wohl am Anfang zu heiß. Ja, da muss man natürlich sehr aufpassen. Ja. Da muss die Frau dann schon sehr mit feinem Fingerspitzengefühl rangehen. Ne? Ja, Auch nicht zu grobe Borsten nehmen von dem Pinsel. Ne? Ja. Aber du hast es dann gemacht. Ja. Und irgendwo hat es uns dann beiden tierisch Spaß gemacht und dann war bei mir auf einmal war alles in Ordnung. Also bei euch läuft jetzt im Bett nur immer noch was mit Schokolade? Nein, das war das erste Mal und dann hinterher hat es dran gedacht, dran zu denken. Ach so, das war der psychologische Trick für dich? Ja. Das ist natürlich genial. Da habe ich mich also selbst mit überwunden, habe was gemacht, was mir Spaß macht und seitdem also... Das ist überhaupt der Tipp jetzt für alle Frauen, die damit Probleme haben, ne? Ja, also Nutella ging ja auch oder irgend so eine Streichpaste, ne? Ja. Das ging auch, dann hat man das Problem mit der Hitze nicht, ne? Das ist ja... Ja, ich wollte es nur halt ziemlich der Banane gleich tun. Und das Schöne ist ja, wenn die Schokolade, die wird ja dann auch irgendwann doch wieder ein bisschen härter. Ja. Da hat man also intensiver vielleicht dran zu lutschen als Nutella und es schleimt nicht so tierisch. Stimmt, klar. Man kann ja sogar ein bisschen knabbern dann, ne? Ja. Wie ist es denn bei dir dann, darüber haben wir auch gerade ganz offen, wie wir das immer tun, hier auch gesprochen, wie ist es denn dann mit dem Ejakulat? Ja, ganz ehrlich, also wenn es so in einem Schub kommt, dann landet es ja meistens ziemlich weit hinten, ist in Ordnung. Aber wenn es so nachtröpfelt, dann öfter nachzuschlucken, weil er zieht sich so schrecklich, ja. Ist also nicht so toll. Also ein Lustmoment ist es gerade nicht für dich. Du nimmst es dann so hin und runter damit, ist er eiweißhaltig, ne? Also auch gesund unter Umständen. Ja. Aber es muss nicht unbedingt sein, sagst du. Ja, kommt auch irgendwo auf den Partner an, weil ich bin jetzt auch schon seit längerem geschieden, also mit meinem Mann, da ist er auch nichts und... Mhm. Also es kommt auch wirklich auf die Sympathie ein bisschen mit dem Partner. Natürlich. Also wenn da richtig die Lust dabei ist und so, dann guckst du da auch nicht so drauf. Ne? Dann kommt's und ist gut, gehört dazu. Aber wenn... Wir sagen aber nochmal, dass das wirklich dann ein Partner sein muss, den man sehr gut kennt, ne? Ja. Wo alles abgeklärt ist. Ja, klar. Angelika, das war wirklich ein sehr schöner Tipp. ich bin sicher, dass der Schokoladenkonsum in den nächsten Tagen in Deutschland schlagartig nach oben gehen wird. Was meinst du, was die Kaufhäuser Schokoladen verkaufen werden? Ja, vielleicht stehen ja noch so ein paar Osterhasen in der Gegend. Osterhasen kann man auch auf einschmelzen. Ich danke dir für deinen Tipp und den Anruf. Alles Tschüss, klar. Angelika. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist Markus dran und Markus ist 26. Guten Morgen. Guten Morgen. Erstmal zu der jungen Dame, die eben, also 36 war sie, glaube ich, die mit dem 16-Jährigen. Ja. Da habe ich mich eigentlich sehr gewundert, wollte ich nur kurz sagen, weil man eigentlich von 36-jährigen Frauen immer so diese Perspektive hat, dass sie auch so perspektivisch denken, dass sie also so zukunftsorientiert sind. Mhm. Und dass dann sowas passieren kann, war so eine echte Überraschung für mich. Ja. Mein Thema ja. ist von gestern, da hattest du Zicken und Ziegen. Ziegen und Zicken, ja. Ja, und da denke ich mal, dass ich als Kellner schon so einiges erleben durfte. Du bist Kellner? Ja. Und hast mit Ziegen und Zicken mit Frauen zu tun? Ja, natürlich, das lässt sich ja gar nicht vermeiden manchmal. Weil sind denn die meisten Frauen oder viele Frauen Ziegen und Zicken? Nicht die Mehrheit, aber wenn es dann sind, dann vergisst man es auch nicht so schnell. Was ist denn dir da schon Krasses passiert? Ja, ohne jetzt bestimmte Altersgruppen oder so dafür verantwortlich zu machen. Es ist eine sehr arrogante Art, erstmal die dann rübertritt. So, man könnte meinen, diese Frauen hätten dann schon fast so die Sicherheit, dass sie also einem Fotomodell jederzeit in der Tasche stecken würden. Aha. Diese Art und Weise, so, du bist jetzt Kellner, du bist das Arschloch, so, du kümmerst dich jetzt um mich. Also die behandeln dich wie Sklave. Das kommt vor. Ja, und das nervt nur. Und ich denke mal, viele Kellner gucken ja zu und machen sich da wahrscheinlich auch jetzt Gedanken. Und es ist wirklich so. Es sind die Männer zum Beispiel. Wenn den Frauen, lass mich fragen, wenn den Frauen dann, weiß ich jetzt, das Kotelett nicht schmeckt, wie reagieren die? Was sagen die dann zu dir? Das kann eher sein, dass sie eher gar nichts sagen. Und dann in dem Moment, wo ich den Teller sehe und frage, hat sie nicht geschmeckt? Das dann nein, dann kommt eine kurze Begründung und dann wollen die auch nicht lange rumdiskutieren und so, zack, das ist dann halt so. Ja. Junge, geh in die Küche und erzähl denen das und sei das nächste Mal bitte besser. Wenn Frauen dann so zickig reagieren, in welchen Situationen auch immer, wie verhältst du dich denn dann? Du musst ja dann als Kellner doch... Freundlich. Ne? Ja, natürlich. Ja. Das ist dann meist auch das, man sagt immer, mit Freundlichkeit kannst du Menschen schlagen und irgendwo in dem Moment ist so eine gewisse Verblüffung, gerade bei dieser Frau. Und dann entdecke ich auch manchmal zwischendurch, dass diese Frauen auch gar nicht so uninteressant sind für mich. Das haben wir gestern ja auch gehört. Oder eine Frau stellte, glaube ich, die These auf, dass Männer letztendlich das wollen, dass Frauen zickig sind. Ja. Taunt dich das gar an? Also man sagt mir das auch ein bisschen nach, weil zum Beispiel mein Fetisch so kurze Haare muss eine Frau haben, sonst finde ich es nicht interessant. Sagst, da ist dann bei mir schon Feierabend. Das sind auch meistens, zu meiner Erfahrung, und ich bin da sehr sensibel, kurzhaarige Frauen, von ihrem Äußeren erscheint das Bild ja auch sehr streng, sagen wir mal, wenn die Brille tragen, dann ist das auch eine zackige Brille, etc. Und sie meinen dann wahrscheinlich auch ihrem Äußeren dann ein entsprechendes Auftreten verpassen zu müssen. Haben Ziegen und Zicken immer lackierte Fingernägel? Du stellst fragen. Mehrfach. Also mehrfach. Auf jeden Fall mehrfach. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Ja. Und auch nicht die schlechtesten, sondern sehr hübsche Finger. Ja. Das wissen wir natürlich auch, ja. Ziegen und Zicken tragen sicherlich auch gerne Stöckelschuhe, ne? Jetzt führst du mich hier zum dominanten Thema, aber... Nein, du bist ja dafür, du beobachtest das ja täglich. Ja, nur wobei wir so ein Ausflugs-Biergarten-mäßiges Restaurant sind und da ist man schon etwas legerer, nicht so getakelt. Ja. Aber Schuhe sind zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass sie also auch keinen verflachbödig sind. Also siehst du, ich hab's mir doch gedacht. Kein Turnschuh oder so, also da hast du vollkommen recht. Ja. Genau. Hast du denn schon mal angebandelt mit so einer? Ja, das habe ich jetzt seit 9 Monaten nicht mehr müssen, weil ich bin so schrecklichst verliebt. Schrecklichst. Ja, auch da kennengelernt natürlich, was sonst. Ist sie denn auch so ein bisschen deine Geliebte? Nee, also kurze Haare natürlich, ja. Und sehr selbstsicheres Auftreten, ja. Auch älter als ich. Lackierte Fingernägel hat sie auch. Sie trägt auch, ja. Lackierte hat sie auch, sie trägt auch gerne Perms. Nee. Nein, das nicht. Gar nicht. Nee, das stört mich auch überhaupt nicht, weil das ist auch gar nicht so mein Ding. Aber die Mehrheit wirklich. Also ich darf zusammenfassen. Du bist damit konfrontiert. Manchmal geht es dir auf den Geist, aber irgendwie findest du diese Art von Frauen auch gut. Ja, wenn sie Stil haben. Wenn sie Stil haben, ja. Ja. Das also erwarte ich irgendwo. Für den ersten Eindruck gibt es nun mal keine zweite Chance. Den mache ich mir von meinem Gast auch. Ja. Und dann merke ich schon irgendwo, ist da ein gewisses Benehmen, finde ich ganz wichtig. Also kann sie sich benehmen oder lässt sie jetzt nur mal so ein bisschen einen raushängen und will jetzt auch mal zeigen, dass sie wer ist. Merkt man dann schon. Und je nachdem, wie das dann rüberkommt, findet man das dann auch freundlich. Ja. Aber es sind die Frauen, nicht die Männer. Ich danke für deine Meinungsäußerung zu diesem brisanten Thema Ziegen und Zicken. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Dankeschön, dir auch. Ciao. Tschüss. Hallo, Marc. Ja, hallo Domian. Du bist wie alt? Ich bin 18. Hi. Hi. Was ist das Thema? Mein Thema ist meine Halbschwester. Deine Halbschwester? Ja. Mhm. Ich habe halt rausgefunden, dass ich halt eine Halbschwester habe von meinem Vater. Mhm. Und diese Unterlagen haben mich neugierig gemacht. Und dann bin ich zu ihr gefahren. Das hast du neulich erst rausgefunden? Das habe ich neulich erst rausgefunden. Und mein Vater weiß halt nicht, dass ich das weiß und meine Mutter halt auch nicht. Mhm. Und ich weiß halt nicht, wie ich darauf reagieren habe. Weil du hast sie aber jetzt kennengelernt schon. Ich habe sie kennengelernt, richtig. Ich bin zu ihr gefahren und habe sie konfrontiert. Mhm. Und wir haben uns dann unterhalten und dann bin ich nochmal zu ihr hingefahren, hatte sie Geburtstag und seitdem habe ich sie zwar nicht mehr gesehen, aber mein Vater kennt sie auch nicht. Und sie ist das Kind deines Vaters. Ja, richtig. Mhm. Und ich habe es gerade nicht richtig kapiert. Wie hast du das überhaupt rausgekriegt und wie bist du denn deinem Vater da auf die Schliche gekommen? Oder dieser ganzen Angelegenheit auf die Schliche gekommen? Ja, klar. Also ich habe halt im Keller Unterlagen gefunden, einen Ordner, und da standen halt diese Sachen drin. Die ganzen vom Jugendamt und diesen ganzen Briefwechsel. Ne? Und deine Mutter weiß nicht, dass dieses Mädchen existiert? Das weiß ich halt nicht. Weißt du nicht. Mhm. Ich weiß halt nicht, wie ich dazu reagieren zu habe. Also, wie hat denn überhaupt das Mädchen reagiert, als du denn da deine hat? Sie ist ja 10 Jahre älter. Mhm. Und sie wusste halt, dass es mich gibt. Sie wusste das? Sie wusste das von vorher. Von wem? Ja, durch das Jugendamt früher mal irgendwie ist das so rausgekommen, dass mein Vater muss irgendwie Familienangaben machen und hin und her. Hat sie denn Kontakt irgendwann gehabt? Heimlich mit deinem Vater? Nein, sie hat mal versucht, aber das ist von meinem Vater abgeblockt worden. Mhm. Mein Vater wollte das halt nicht. Mhm. Und das hatte sie mir erzählt. Und wie soll das denn jetzt weitergehen, dieser Kontakt zwischen dir und deiner Schwester? Ja, also da bin ich mir noch nicht so schlüssig, weil ich denke mir, wenn ich das meinem Vater sage, dass er nicht so glücklich darüber sein wird. Mhm. Ja, gut, das ist ja eine andere Frage, ob und wann du es deinem Vater sagst. Bist du denn entschieden oder entschlossen, dass du mit deiner Schwester weiter Kontakt haben möchtest? Das möchte ich eigentlich schon. Mhm. Und sie auch? Ja, ich denke schon. Mhm. Und jetzt ist die große Frage für dich, wie verhältst du dich in der Familie, insbesondere deinem Vater gegenüber? Richtig. Ich würde denen das sagen. Ja, würdest du ihn einfach konfrontieren? Mhm, ich würde das machen. Mhm. Ja, das ist so eine Sache. Also ich kann nicht einfach zu ihm hingehen und sagen, ja, hi, ich kenne meine Schwester. Warum nicht? Warum nicht? Es ist immerhin deine Halbschwester. Und du bist jetzt nun mal drauf gestoßen. Und warum diese Geheimniskrämerei? Und dann kannst du ja immer noch rauskriegen. Ich würde auf jeden Fall erstmal mit dem Vater sprechen und nicht gleich mit den Eltern, weil du ja nicht weißt, ob deine Mutter das weiß. Und du da vielleicht da irgendwie zwischen die irgendein Keil treibst. Ich würde erst mit dem Vater reden. Wenn dir das ein Anliegen ist und mir wäre es an deiner Stelle ein Anliegen, würde ich mit dem Vater mal offen drüber reden. Ja, also ich Ist denn diese Schwester nicht auch interessiert daran, ihren Vater kennenzulernen? Also sagen wir mal so, sie ist halt in einer Familie aufgewachsen. Ihr, also leiblicher Vater, also sie sieht sie, sie wollte ihn halt früher mal kennenlernen, mhm, und das hat sich, das will sie halt jetzt nicht mehr. Mhm. Naja. Und kann man einerseits auch verstehen, wenn das dann... Lass es doch für dich, Marc, mal ein bisschen sacken noch, die ganze Sache. Und dann würde ich schon doch nochmal sehr ernsthaft über die Möglichkeit nachdenken, mit dem Vater konkret das Gespräch zu suchen. Ja, also ich wusste halt eine Zeit lang, wie ich mal mit meinem Vater umgehen sollte. Und er wusste halt nicht, warum ich mich so verhalte. Mhm. Er wusste halt nicht, dass ich das weiß. Ne? Eben. Lieber Marc, ich habe noch Tina in der Leitung. Ja. Ich habe dir meine Meinung gesagt. Ja, nee, klar. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Also Tina, 32. Ja, morgen. Morgen. Du bist so sehr an Oralsex interessiert. Nein, bin ich ja gar nicht. Das Thema ist irgendwann hier aufgekommen und natürlich reden wir hier über alles, ne? Und ich. Ja, ich habe da noch einen kleinen Schmankerl zu erzählen, ja, so zum Schluss der Sendung. Ich habe meinen Mann kennengelernt und ich hatte ganz früh den Ausfall der Schneidezähne zu beklagen. Du, bei dir? Ja. Mhm. Und den hat dann irgendwie ein alter Zahnarzt ein bisschen saniert. Ja. Aber nicht ganz so doll. Ja. Mit etwas zu langen Zähnen. Ja, und dann ging das eben nicht so gut. Und dann habe ich kurz vor der Hochzeit ein paar mehr Schneidezähne sanieren lassen und dann ging das auf einmal ganz gut. Das ging dann gut, nachdem die Zähne saniert worden sind? Ja, richtig. Ich hoffe, waren etwas kürzer. Und ja, aber man macht das doch in erster Linie nicht so sehr mit den Zähnen, sondern mit den Lippen und der Zunge. Das ist richtig, aber wenn die Zähne zu lang sind, dann kann das eventuell stören. Dann kann es stören, ja. Mhm. Stören. Ach so, die Zähne waren, jetzt verstehe ich das erst, die Zähne waren zu lang. Richtig. Und dann waren sie ganz ordentlich und dann hat das funktioniert. Ja, genau so ist das. Da war der Mann aber froh, was, dass die Zähne wieder in Ordnung waren. Ja, das habe ich ja erst kurz vor der Hochzeit sanieren lassen. Er hat mich auch vorher schon gemocht. Ja, trotz der nicht so ganz ordentlichen Zähne. Richtig. Tina, du als Frau... Was sagst du denn zu unserem Thema? Es kamen ja nun immer wieder kontroverse Meinungen hier von Frauen, die gesagt haben, ich mache es nicht gerne, ich mache es für meinen Mann oder ich mache es auch sehr gerne. Wie ist es denn bei dir? Ich mache das sehr gerne. Sehr gerne? Mhm. Wirklich auch? Bis zum Ende. Bis zum Ende? Mhm. Auch so mit wirklich eigener Lust an der ganzen Sache? Ja, natürlich. Mhm. Klar. Ist das denn für deinen Freund, für deinen Mann auch das Highlight beim Sex? Nein. Nein? Nein, was nein, das Highlight ist immer noch irgendwie, das dahin zu bringen, wo es hingehört. Das klassische Modell. Richtig. Ja. Aber wenn das mal so ein bisschen exotisch oder eben ein bisschen anders sein soll, dann ist das auch ganz okay. Ja. Wie ist das denn so in deinem Freundinnenkreis? Redest du schon mal darüber mit den Frauen? Klar, ich habe eine Freundin, mit der rede ich über alles. Also, wie steht die denn dazu? Positiv. Auch positiv? Durchaus, ja. Also, das ist dann wahrscheinlich doch irgendwie ein Gerücht, dass die Mädels das nicht so wollen, was ich hier so gehört habe. Ich habe nur eine Freundin, mit der ich mich darüber austausche. Also, ja, ich habe schon eine ganze Reihe von Freundinnen, aber mit denen rede ich nicht unbedingt darüber. Jetzt drehen wir den Spieß mal rum. Magst du es denn auch sehr gerne, wenn dein Mann dich oral befriedigt? Ja, natürlich. Ja, und das macht er auch dann mit großer Hingabe. Mhm. Ja, also ich merke, ihr habt richtig Spaß miteinander. Ja, natürlich. Wie lange seid ihr zusammen jetzt? 6 Jahre. 6 Jahre und immer noch fluppt alles. Ja. Ja, klasse. Ja, dazu kann ich vielleicht auch anmerken, dass irgendwie bei all den Erwähnungen über One-Night-Stands und was man da alles so mitmachen kann oder so, dass das alles vielleicht toll ist und aufregend oder so. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, so in einer wirklich langjährigen Beziehung, wenn man sich wirklich lange kennt, dass es dann eigentlich umso spannender wird, umso aufregender wird. Das ist das Schlusswort meiner heutigen Sendung von Tina. Danke und alles Gute. Ja. Tschüss, Tina. So, meine Lieben, im weiten Lande draußen, das war's für heute und diese Woche von Domian. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, Nina Hellenkemper. bei Markus Liebetanz, Jan Hölz, Anja Schönhardt, Henning Kaiser und Elke Donaisky. Unser Thema nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Macker und Machos in Anlehnung an Ziegen und Zicken. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben wir Feiertag. Wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einer freien Talk-Radioshow. Ich freue mich auf euch. 1 Uhr, Radio 1 Live, und wir erfahren es am Montag. Bye bye.